hast du vor? Wir haben scheiß Hunger. Alle Laden ist dicht, es ist 12. Nein, da ist jemand. Da brennt Licht. Ich wusste nicht, dass du auf Flühlingslolle stehst. Ich würde einen Hund essen, wenn es sein müsste. Dann bist du ja hier genau richtig. Wieso haben die eigentlich immer Aquarien in chinesischen Restaurants? Essen die die Fische oder was? Hallo, ist da jemand? Da ist doch jemand in der Küche. Habt ihr zu, oder was? Komm, wir hauen ab. Ah. Was hast du jetzt vor? Mal gucken, was da los ist. Hey, China-Männer! Ihr könnt rauskommen! Wir wollen was essen. Ha? Jetzt! Hey, Birgolai! Lieutenant! Birgolai! Wir essen hier. Verstanden? Hey! Halt an der Tele! Johnson! Leg das Messer weg! Leg's hin. Joa! Joa! Mensch, ich bin schlimm! Joa! Soll ich dir. Pass auf! Yes! Yes! Oh! Double Happiness. Ein Hörspiel von Daniel Wedel. Teil 1. Chinatown, Kopenhagen. Ja. Ich bin's. Min, hab ich dich geweckt? Nein, nein. Hast du schon gehört? Was? Zwei Rocker sind heute Nacht im Double Happiness ermordet worden. Und? Was heißt hier und? Alle Chinesen drehen durch. Mama ist auch total durch den Wind. Und was haben die angestellt? Woher soll ich das wissen? Du bist die Polizei. Oh, ich bin gerade erst aufgewacht. Ja, ja, ich dachte ja nur, du sollst es wissen. Das könnte was für dich werden. Und was meinst du? Du bist da ja quasi reingeboren. Ich glaube nicht, dass mein Chef das auch so sieht. Ich bin in seinen Augen ja der absolute Anfänger. Ach, du musst einfach ein bisschen auf dich aufmerksam machen. Sag ihm, dass du die Szene kennst, dass du Chinesisch sprichst. Ja, ja. Und? Ja? Könntest du vielleicht heute Nachmittag für mich einspringen? Ach, Mann, ehrlich. Ich habe jetzt einen richtigen Job, okay? Und das, was ich mache, ist kein richtiger Job, oder was? Ach, hör jetzt auf. Ein chinesenloser Job. Will hierzu mitnehmen? Okay, Min, ich mach's. Wann? Um 4. Du bist ein Schatz. Ja. Ich beeile mich, okay? Ja. Mach das Radio mal an und sag Mama Bescheid. Ja, okay. Bis später. Yep. Die Polizei sieht in den Morden ein mögliches Anzeichen für eine Eskalation des Bandenkrieges zwischen Rockern und Immigranten. Der Inhaber des Restaurants, bekannt als Mr. Big, ist ebenfalls seit gestern verschwunden und wird von der Polizei gesucht. Am Telefon haben wir jetzt Frau Tanja Güldenlöw von der Sonderkommission Organisiertes Verbrechen der Polizei. Guten Morgen, Tanja Güldenlöw. Sind diese Morde ein Zeichen, dass die Triaden nach Dänemark gekommen sind? Dafür gibt es bisher keine Hinweise. Die Chinesen in Dänemark sind traditionell sehr zurückhaltend und friedlich und waren ja immer unter sich. Sie sind sehr gut integriert. Ha. Sehen auch Sie eine mögliche. Wie kann man unter sich sein und gleichzeitig gut integriert? Es ist immer dasselbe. Die Chinesen sind so friedlich. Die Chinesen sind unter sich. Das ist ja unser verficktes Problem. Wir sind unsichtbar. Nein, nein, nicht, dass wir wüssten. Aber in vielen Gruppen. Schon nach dir gefragt. Aha. Und die von der Sonderkommission sind auch schon da. Ernste Gesichter, sage ich nur. Um was geht's? Haben die was gesagt? Was denkst du denn? Kennst du die Besitzer von dem Restaurant? Nein. Also ja. Dein Insiderwissen ist gefragt. Beeil dich. Okay. Herein. Jan. Gut, dass du hier bist. Jan, ohne G. Jan, okay. Hör mal, wir haben einen Doppelmord. Hier ist Tanja, sie ist von der SOKO Organisiertes Verbrechen. Wir Hallo. Arbeiten Hallo. Eng zusammen. Gut. Es ist einfacher, wenn du es erklärst. Ja, klar. Die SOKO ist involviert, weil wir den Inhaber des Restaurants seit längerem beobachtet haben. Mr. Big von Double Happiness, so wird er genannt. Ja, ich weiß. Ach so, okay. Du kennst ihn? Wir haben festgestellt, dass er eine Menge Geld nach China transferiert. Wir wissen nicht, wo es herkommt, deswegen haben wir ihn angezapft. Okay. Ohne Ergebnis. Jetzt ist er verschwunden und hinterlässt ein Blutbad. Zwei tote Rocker bestialisch niedergemetzelt. Kurzum, wir brauchen dich. Okay. Als verdeckter Ermittler? Nein, du verstehst mich falsch. Wir brauchen einen Chinesen. Ja, du sprichst doch Chinesisch, oder? Als Dolmetscher? Mhm. Ja. Aber warum holt ihr euch nicht einen Dolmetscher? Es ist besser, wenn wir die eigenen Leute einsetzen. Du weißt, sparen und so. Aber ich würde gern bei den Ermittlungen dabei sein. Ja, du kannst ja auch dabei sein. Auf deine Art. Nein, als Polizist. Ich kenne mich aus. Na, hör mal. Du bist doch noch grün hinter den Ohren. Du bist erst seit 3 Monaten hier. Aber ich kenne mich aus bei den Chinesen. Und ihr braucht jemanden, der sich auskennt. Nein, es geht hier um ganz normale polizeiliche Ermittlungen. Es tut mir leid, Jan, wir haben jetzt keine Zeit für Diskussionen. Tanja wird dich einweisen, du sollst das Überwachungsmaterial der letzten 3 Wochen durchhören. Fang gleich damit an. Tag und Nacht, wir brauchen es gestern. Tanja kommt gleich runter zu dir und hilft dir mit dem Anfang. Ja, okay. Ich bin gleich da. Danke. Hier soll ich arbeiten? Ja, besonders groß ist es wirklich nicht. Es ist halt unser alter Kopierraum. Ich muss mal das Fenster aufmachen, so stickig hier. Puh. Wir haben im Moment wirklich Platzprobleme. Echt typisch. Ja, naja, ich hoffe, es wird nicht zu einsam. Aber... Jan, du kannst immer zu mir rüberkommen. Ich bin ja nicht weit. Okay, ich danke dir. Tut mir leid. Naja, gerecht ist es nicht. Nee. Hier sind die Aufnahmen der ersten 20 Tage. Das gibt's nicht. Hallo Jan. Hallo Tanja. Ja, das ist die erste Aufnahme. Das muss alles übersetzt und protokolliert werden, okay? Ich soll 3 Wochen Aufnahmen durchhören? Das dauert ja mindestens 3 Wochen. Ja. Die stehen doch nur da und kochen. Du, wir hoffen natürlich, dass sie mehr machen als nur kochen. Du kannst ja vorspulen, wenn die nichts machen, ja? Oh, danke. Jan, hör mal, ich weiß, dass das hier kein Traumjob ist, aber nimm's als Lehrzeit. Wenigstens kannst du so die Ermittlungen mitverfolgen. Ich bin Polizist und kein Dolmetscher. Ja, aber vielleicht hast du zu wenig Distanz zu der ganzen Sache hier. Was meinst du? Deine Familie ist auch in der Gastronomiebranche. Meine Mutter war schon immer selbstständig. Wir sind nicht Teil eines Clans oder einer Familiendynastie. Ja, okay, ich verstehe das, aber gut, letztendlich kann ich auch nichts machen. Bjarne entscheidet. Okay? Ciao. Vernehmung Wei Ling, Oberkellner im Restaurant Double Happiness. Anwesend Tanja Güldenlöw und Bjarne Nielsen. Wer hat an dem Abend gearbeitet? Nur Joe. Also Mr. B. Er war doch wohl nicht der Einzige, der gearbeitet hat. Ja, einzig. Und wo waren Sie? Ich war auf andere Arbeit. Eine andere Arbeit? Ich arbeite im Bambuhaus auch. Sie haben die Zentrale um 2:02 Uhr angerufen. Laut unseren Technikern sind die Rocker um 0 Uhr umgebracht worden. Sind Sie sicher, dass Sie erst so spät zurückgekommen sind? Ja, ja, sicher. Aha. Wo war Big? Weiß nicht. Wer hat sonst gearbeitet an dem Abend? Big. Aber das Restaurant ist doch kein Ein-Mann-Betrieb, oder? Nein, nein. Montagabend keine Kunde fast. Und Neukoch noch nicht da. Ein neuer Koch. Wer? Weiß nicht, Entschuldigung. Sie sind Oberkellner im Double Happiness, richtig? Ja. Hm. Dann hätte ich gerne eine Liste mit den Angestellten. Ja. Jetzt. Hier ist Papier und ein Stift. Was ist los? Können Sie nicht schreiben? Kenne nicht Namen. Wie nennen Sie sie denn? Ernie und Bert, Trick, Trick und Track? Entschuldigung. Tanja, kann ich kurz mal mit dir reden? Ja, klar. Was ist das hier für ein Quatsch? Der hat Angst, glaube ich. Mr. Big ist ganz oben in der Machthierarchie. Der traut sich nicht, ohne Erlaubnis hier irgendwas zu sagen. Ja, und? Was machen wir da? Das ist schwierig. Wir müssen Big finden. Ja, okay. Hören Sie mal, wir glauben, dass Sie uns anlügen. Und solange Sie nicht die Wahrheit sagen, müssen Sie hier bleiben. Hier bleiben? Ja, Sicherheitsverwahrung heißt das. Wenn Sie mit uns zusammenarbeiten, kommen Sie wieder raus. Aber ich habe Arbeit. Ja, die habe ich auch. Ja. Und meine Arbeit ist es, rauszukriegen, ob die Leute lügen oder nicht. Ich glaube, Sie wissen eine ganze Menge. Aber aus irgendeinem Grund wollen Sie uns nichts erzählen. Lukas, ein kleiner, du bist aber groß geworden. Ja. Mama, Mama, mit Sola. Ich will jetzt gehen. Ja, das ist super, dass du hier bist. Mama, alleine. What you like, please? Ich finde meine Schuhe. Wir sind echt spät dran. Komm, Lukas, hast du die Schuhe schon angezogen? Und ich finde meine Schuhe. Mama, Mama, mit Sola. Bye, bye. Komm, Luki, wir gehen jetzt. Okay. Das ist echt nett von dir. Tschüss, viel Spaß euch. Wo gehen wir? Ach, Jen. Hallo Mama, wie geht's? Du siehst müde aus. Ach, hast du von den toten Rockern gehört? Klar, ist aber nicht mein Fall. Warum nicht? Nur ein Chinese kann den Fall lösen. Ja, weil... Ich darf nicht drüber reden. Hältst du mal? Mhm. Glaubst du, dass Mr. Big die Rocker umgebracht hat? Nein, nicht er. Was meinst du? Seine Gorillas vielleicht. Kennst du die? Nein, ich kenne keine Affen. Der eine wurde in eine Fritteuse umgebracht. Frittiert? Ein Koch vielleicht? Nein, nein, das ist kein Spaß. Das ist gefährlich. Was ist gefährlich? Es gibt keinen Boss mehr. Wo ist er? Warum sollte er oder irgendjemand die Rocke umbringen? Machtkampf. Glücksspiel. Alles Mögliche. Ich kann mich daran erinnern, dass alle früher im Bambuhaus dicke Briefumschläge dabei hatten. Ja, ja, ja. Geld für Big, für Dienstleistungen. Mhm. Ist das immer noch so? Ja, Big ist der Chef. Aber er ist alt. Hallo, ist da jemand? Ja. Einen Moment. Kundschaft. Ja? Ich hätte gern die 16 und 45 mit Reis. Okay. Wollen Sie hier essen? Wie bitte? Für hier zum Mitnehmen. Zum Mitnehmen, bitte. Mhm. Die Polizei hat nach wie vor keine Spur in dem Mordfall, der im chinesischen Restaurant Double Happiness geschah. Die chinesische Szene ist nicht leicht zugänglich und ist dementsprechend auch schwer zu durchleuchten, sagt Bjarne Nielsen, Leiter der Kopenhagener Mordkommission. Das hätte ich dir auch sagen können. Ach, hier ist das Double Happiness. Ich würde ja sehr gerne... Ach, scheiß drauf. Wo ich schon mal hier bin. You cannot come in here. Warum sprichst du mit mir Englisch? Vorhin war schon mal eine Chinesin hier. Die wollte auch ins Restaurant. Ja? Wer war das? Sie wollte irgendwie sauber machen oder so. Seht ihr nicht, dass hier abgesperrt ist? Wie sah sie denn aus? Sag mal, wer bist du überhaupt? Wir arbeiten zusammen auf Revier 1. Erkennst du mich nicht? Nee. Schau mich danach mal ein bisschen um. Solange du hinter der Absperrung bleibst. Tausend Dank. So ein Idiot. Oh, das stinkt ja. Jan, was machst du hier? Hey, Tanja. Ich vertiefe gerade mein Wissen über chinesische Mülltrennung. Verdorbenes Essen und Möbel. Sehr lecker. Ja, witzig. Nochmal, was machst du hier? Ich habe nur eine Frage. Ach, und die kannst du nur am Tatort stellen. Komm mit, wäre suboptimal, wenn Bjarne dich hier sieht. Und außerdem muss ich dich auch was fragen. Sieht aus wie in den 70ern, oder? Immer noch dieselben roten Lampen. Immer noch dasselbe Aquarium mit denselben halbtoten Fischen. Ja. Als wäre die Zeit stehen geblieben. Na, habt ihr was gefunden? Also, der Mörder kann mit dem Messer umgehen. Aber er hatte es eilig. Überall Blut. Und dann hier, diese Fritteuse. Der Kopf ist frittiert. Das ist eine Schweinerei. Und was ist mit der Mordwaffe? Tja, es gibt ja jede Menge Messer hier in der Küche. Und sie sind alle scharf. Aber entweder der Mörder hat das Messer mitgenommen oder er hat einfach die Spülmaschine laufen lassen. Noch was? Fingerabdrücke? Überall. Aber keine Bekannten. Es gibt aber noch was. Wir haben Blut von einer dritten Person gefunden. Eine ganze Menge sogar. Aha. Könnte das der Mörder sein? Haben wir es mit einem verletzten Mörder zu tun? Ja, könnte sein. Okay. Wir müssen alle Krankenhäuser checken. Seid ihr fertig im Keller? Ja, da ist nichts. Fehlt nur noch der Hof. Da steht ein Container. Gut, dann können wir endlich nach Hause. Sehen chinesische Restaurants immer so aus hinter den Kulissen? Ja, so ungefähr. Ein Labyrinth aus Gängen und Räumen. Wozu brauchen die ganzen Sachen hier? Die Chinesen können nichts wegwerfen. Sie bewahren das auch für schlechte Zeiten. Ja. Was wolltest du eben vorhin mich denn fragen? Ja, ich habe nur nachgedacht. Jetzt, wo Mr. Big verschwunden ist, ja? Wer ist der Nächste in der Hierarchie? Wer ist an der Reihe? Schwer zu sagen. Das läuft auf einen Machtkampf hinaus. Big hat Schutzgeld von den anderen Restaurants kassiert, oder? Ja. Was war das für ein Konflikt zwischen den Rockern und Big? Keine Ahnung. Aber ich hatte den Eindruck, dass das Restaurant hier sowas wie die Stammkneipe der Rocker war. Ja, das legen die Ermittlungen auch nahe. Das macht die ganze Sache nur noch merkwürdiger. Kühlraum. Noch ein Kühlraum. Lagerraum. Das hört überhaupt nicht auf. Was ist das hier? Er ist leer. Die Chinesen nutzen jeden Zentimeter, weißt du? Vielleicht sollte er renoviert werden. Hier wurde sauber gemacht. In den anderen Räumen nicht. Gut, aber... Hier lag ein Teppich. Was in aller Welt geht hier vor? Haben wir hier etwa eine Parallelermittlung? Im Keller? Nein, ich Jan hilft mir. Ich habe ihn gebeten, hierher zu kommen, Bjarne. Es ist die Kopenhagener Polizei, die diese Ermittlungen leitet. Ja. Nicht die Soko. Ja. Sind wir uns da einig? Ja, Bjarne, ich muss dir was zeigen. Was soll ich mir angucken? Die Techniker waren hier. Hier ist nichts. Ja, das ist es ja. Das ist was? Der Raum wurde leergeräumt. Und hier ist es viel sauberer als überall sonst. Jan sagt, dass es sehr untypisch für Chinesen ist, einen Raum leer stehen zu lassen. Und welche Schlussfolgerungen zieht Sherlock Holmes daraus? Ja, sie versuchen uns was zu verheimlichen. Aha. Und wo sind die Sachen, die Möbel? Vielleicht im Container? Welcher Container? Der im Hof. Komm, ich zeig's dir. Hat er auch im Hof rumgeschnüffelt. Ja, da ist noch etwas. Was? Ich habe mit dem Kollegen vor dem Restaurant gesprochen. Ja? Er hat erzählt, dass er eine Chinesin nach Hause geschickt hat. Sie wollte putzen. Nach Hause geschickt? Mhm. Wann? Heute Morgen, glaube ich. Das darf doch alles nicht wahr sein. Ich glaube es nicht. Man muss doch hier alles selber machen in diesem Saftladen. Jan. Was denn? Ruhig, Blut. Die Zeit arbeitet für dich. Was meinst du damit? Du bist gerade dabei, dich unentbehrlich zu machen. Aber pass auf, dass du es hier nicht übertreibst. Das Alpha-Tier ist das Alpha-Tier. Sag mal, hast du deine Ausbildung im Lotto gewonnen, oder was? Was meinst du? Ja, was glaubst du denn? Wir suchen Angestellte und du schickst eine Putzfrau nach Hause, die am Tatort auftaucht. Wenn du das verdammte Glück haben solltest, dass sie hier nochmal auftaucht, dann bring sie sofort aufs Revier. Ja klar, geht klar. Vollprofi. Hallo, kann mir bitte mal jemand mit dem Teppich helfen? Der ist wahnsinnig schwer. Kann ich machen. Super, danke. Hier, nimm die Gummihandschuhe. Okay, Moment. Bereit. Eins, zwei, drei. Na, ist was drin? Fast wie Weihnachten, ne? Komm, wir packen's aus. Boah. Hübsch verpackt. Wir können die Suche nach Mr. Big einstellen. Ihm wurden die Augen ausgestochen. Okay. Absolutes Stillschweigen. Die Presse darf nichts davon erfahren. Wenn es erst in der Welt ist, dann können wir es nicht mehr kontrollieren. Versteht ihr? Kein Wort, okay? Die brutalen Morde am Wochenende in dem chinesischen Restaurant Double Happiness scheinen weitere Kreise zu ziehen als zunächst erwartet. Gestern Abend wurde der Besitzer des Lokals, genannt Mr. Big, tot aufgefunden, eingewickelt in einen alten Teppich, die Augen ausgestochen. Befürchtet wird das Aufflammen eines Bandenkrieges zwischen chinesischen Banden und dänischen Rockern. Die chinesischen Triaden sind berüchtigt für ihre extreme Brutalität. Der Kopf eines der ermordeten Rocker steckte in einer Fritteuse. Dem chinesischen Restaurantbesitzer wurden beide Augen ausgestochen. Die dänische Polizei scheint dem gewaltsamen Treiben der Banden in den Straßen von Kopenhagen machtlos gegenüberzustehen. Ni hao. Ni hao. Ni hao. Das heißt doch guten Tag, oder? Ja, ja, doch. Stimmt es eigentlich, dass ihr Chinesen denkt, wir Europäer riechen schlecht? Ja, ihr riecht nach Käse. Okay. Findest du auch, dass ich schlecht rieche? Ja, aber ich weiß nicht so richtig nach was. Ich habe gute und schlechte Nachrichten für dich. Welche möchtest du zuerst hören? Warum nicht mal die guten? Okay. Ich habe mit Bjarne über dich gesprochen. Und er hat indirekt zugestimmt, dass du bei den Ermittlungen dabei bist. Indirekt? Ja, das ist die schlechte Nachricht. Du musst die andere Arbeit trotzdem nebenher machen. Alle Aufnahmen müssen abgehört werden. Und noch was, Jan. Halt dich von Bjarne fern. Der ist echt wütend. Warum? Hast du mit den Journalisten gesprochen? Ich? Für wen hältst du mich eigentlich? Für einen Anfänger? So, ich werde dich jetzt mal vom Käsegestank befreien. Warte mal. Ja? Ich habe hier was für dich. Ja? Worüber reden die? Wir haben kein Geld, sagt der eine. Da müsst ihr welches verdienen, sagt die andere Stimme. Ich glaube, es ist Mr. Big. Wir haben doch keine Chance. Gib's uns frei. Jetzt wird es so undeutlich. Fauler, fauler Hund, ruft Big. Okay. Was meinst du? Schutzgeld vermutlich. Er scheint jedenfalls ernst zu sein. Was mich wundert, ist der Ausdruck freigeben. Mhm. Wer ist der junge Typ? Kennst du den? Es könnte ein Kollege sein. Ein anderer Restaurantbesitzer. Aber ich erkenne ihn nicht. Ah, ich wüsste jemanden, den ich fragen kann. Kann ich dir die Aufnahmen vorspielen? Bist du verrückt? Das darfst du auf keinen Fall. Ey, es ist nur meine Mutter. Ich könnte nur einen kleinen Teil vorspielen. Losgelöst vom Kontext natürlich. Ja, das ist viel zu gefährlich. Verstehst du das nicht? Nicht wirklich. Also ab und zu muss ich Bjarne recht geben. Aha. Du bist noch sehr grün hinter den Ohren. Ich versuche doch nur einen Weg durchs Labyrinth zu finden. Ja. Polizeiarbeit ist mühsam und langwierig. So, komm, wir müssen los. Immer schön den Ball flach halten, Jan. Okay? Bjarne wartet. Okay. Wer von euch hat hier Mist gebaut? Gestern hatten wir 3 Morde. Heute haben wir einen Bandenkrieg in den Straßen von Kopenhagen. Und das verdanken wir einem kleinen, übereifrigen Polizisten, der nicht an sich halten konnte. Das wird Konsequenzen haben, sag ich euch. Okay, Fleming, können die Rocker und Big sich gegenseitig ermordet haben? Es muss mindestens noch eine Person beteiligt gewesen sein. Big kann nicht 2 Rocker umgebracht und sich anschließend im Teppich eingerollt haben. Ja, ja, schon gut. Aber die Rocker können Big ermordet haben und ein Unbekannter könnte im Schutz der Dunkelheit dem Mord gerecht haben. Wir haben Blut von einer weiteren Person gefunden. Haben wir eventuell einen verwundeten Mörder? Martin, hast du die Krankenhäuser gecheckt? Ja. Keine Personen mit Messer oder Schusswunden in den Notaufnahmen. Und auch keine Chinesen. Okay. Hat sich jemand Gedanken über das Motiv gemacht? Big hat Geld verliehen. Ja, und? Wir überprüfen gerade alle Konten von ihm. Mhm. Und Jan, womit verbringst du so deine Zeit? Quatschst du vielleicht mit Journalisten? Erzähl von dem Streit. Ja, genau. Auf den Überwachungsaufnahmen gibt es eine Stelle. Da streitet sich Mr. Big mit einem jungen Mann. Wer ist der junge Mann? Da bin ich gerade dran. Wir brauchen aber Ergebnisse. Wir müssen die Angestellten finden und das muss schnell gehen, bevor sie das Land verlassen. Vielleicht so... Ja, sprich. Ich würde vorschlagen, die Absperrung auf der Straße zu entfernen. Vielleicht traut sich die Putzfrau dann eher zurückzukommen. Oder andere könnten... Die Absperrung entfernen. Das klingt aber sehr kreativ. Weißt du was? Ich habe eine bessere Idee. Du solltest dich dahinstellen als Koch verkleidet. Dann denken sie bestimmt, ach, ein neuer Koch. Und kehren alle zum Tatort zurück. Der Fall ist morgen gelöst, ja? Los! Martin, brauch einen Wagen, du kommst mit zu den Rockern. Ja. Yeah. Hallo Mama, wie geht's? Ganz gut. Bisschen viel zu tun. Ist nur kurz. Kannst du dich erinnern, dass wir über Mr. Big geredet haben? Oh, und das ja, Schutzgeld? Ja, und jetzt ist er tot. Wer ist sein Nachfolger? Wer ist der neue Mr. Big? Oh, lieber nicht am Telefon. Warum? Es ist ganz offen, wer der nächste Drachenkopf wird. Drachenkopf? Ja, du weißt schon. Vorsitzender des Handelsvereins. Alle sprechen darüber. Das klingt aber seltsam, Mama. Ich dachte, Drachenköpfe hätten etwas mit den Triaden zu tun. Psst, nicht so laut. Mama, was ist hier los? Hast du was mit denen zu tun? Nichts, natürlich nicht. Heute Abend gibt es eine Gedenkfeier. Im Bambuhaus. Für Big. Komm dahin. Bigs Nachfolger wird da sein. Was haben deine Jungs in einem Restaurant gemacht? Ja, was macht man in einem Restaurant? Macht ihr Geschäfte mit den Chinesen? Nee, nee. Ja, was für Geschäfte denn? Na, Frauen, Drogen, Schutzgeld. Damit sind wir durch. Den Eindruck habe ich nicht. Ich höre eher, dass der Markt im Moment umkämpft ist. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ihr habt ein Bordell in Westerbro. Mit vielen asiatischen Frauen. Wo kommen die her? Könnte ja sagen, dass ihr einen Deal mit Mr. Big gemacht habt. Mr. Big. Der hat letztes Jahr unsere Weihnachtsfeier veranstaltet, soweit ich mich erinnere. Sehr witzig. Gab's Streit mit ihm? Nein. Dafür ist reicht. Kann ich auch mitnehmen, bis deine Erinnerung zurückkehrt. Du solltest lieber mal deinen Chinamann fragen. Wen? Ja, Yang Tiang, oder was weiß ich, wie der heißt. Yang. Woher kennst du den? Du hast einen Maulwurf im Haus. Was willst du mir damit sagen? Seine ganze Familie steckt mit drin. Du musst schon mit was Konkretem rausrücken. Ja, du könntest ja vielleicht mal anfangen, ihn zu fragen, wie viel Geld seine Mutter dem großen Mann geschuldet hat. Mr. Big. Höchstpersönlich. Gib dem chinesen Jungen eine Wanze und er führt dich direkt in die Höhle des Drachen. Hallo, Brüderchen. Du hast euch erschreckt. Cool, oder? Was denn? Alles hier. Chinesische Kultur. Aber davon hast du ja noch nie was verstanden. Tschüss. Was hast du denn da? Eine kleine Spende vielleicht, du Geizhals. Ich sammle hier Geld für ein Portal hinter dem Hauptbahnhof. Hinter dem Hauptbahnhof? Ja, Chinatown, mein Lieber. Weißt du, dass jede Stadt in der Größe von Kopenhagen ihre eigene Chinatown hat? Das glaube ich nicht. Wir wollen eine richtige Flaniermeile mit einem roten Drachenportal und so. Guck mal, siehst du den Mann da, mit dem Mama gerade spricht? Ja. Er hat 100.000 Kronen gespendet. Einfach mal so. Er ist der Sohn von Mr. Big. Oh nein, da kommen sie. Boah, Jen, von deinem Misstrauen könnte man krank werden. Hier ist mein Sohn, Tang Yan. Das ist Dai Lo, Yan. Ni hao. Hallo, Yan. Er ist aus China gekommen, extra. Mein Sohn ist Polizist. Ah, ein Polizist. Das ist gut für alle Chinesen. Wie kommt es, dass du Dänisch sprichst? Weil ich hier zur Schule gegangen bin. Jetzt hat er eine Fabrik in China mit vielen, vielen Angestellten. Ah, gratuliere. Wieso? Weil du es geschafft hast. Das mit deinem Vater ist sehr, sehr traurig. Ach, ja, Entschuldigung. Mein herzliches Beileid. Danke. Er war ein großer Mann. Ein großer Mann, ja. Jan, ich muss jetzt das Buffet eröffnen. Aber ich möchte hinterher noch mit dir reden. Kommst du nach dem Essen zu mir? Ich muss leider relativ schnell weg. Ich muss zum Dienst. Jan, du kannst noch ein bisschen hier bleiben. Entschuldige mich. Du darfst dich nicht so benehmen, Yan. Das geht nicht. Mama, Sunle, vergiss es. Der kapiert es doch eh nicht. Mama, jetzt sag mir mal, was hier los ist. Verstehst du es nicht? Er ist es. Er ist was? Der neue Drachenkopf. Aber was hat das mit uns zu tun? Er will mit dir reden. Das ist gut. Entschuldige mich kurz. Hallo, hier ist Tanja. Wo bist du? Im Bambuhaus. Im Bambuhaus? Was machst du da? Ich ermittle. Ohne Bescheid zu sagen, das geht nicht. Wir haben die Putzfrau. Dein Trick mit der Absperrung hat funktioniert. Wir befragen die jetzt und dazu brauchen wir dich hier. Ah, ich kann jetzt nicht weg. Was? Warum? Weil ich ganz dicht dran bin. Ja. Bitte, vertrau mir. Die Spur ist heiß. Ich habe herausgefunden, wer der neue Big ist. Ja. Der neue Drachenkopf. Wo ist der Dolmetscher? Ich kann eine Chinesin nicht ohne Dolmetscher befragen, verdammt nochmal. Ja, Jan ist unterwegs, er kommt so schnell er kann. Die Putzfrau hier spricht aber ein bisschen Dänisch, oder? Ja. Okay. Vernehmung von Li Wang. Anwesend Bjarne Nielsen und Tanja Gildenlöw. Bitte sagen Sie uns Ihren Namen. Wang Li. Mhm. Wo kommen Sie her? Fujian Provinz. Was sind Sie vom Beruf? Ich putze in Doppelhäppnis. Wo waren Sie an dem Abend, als die Morde passiert sind? Im Bambuhaus putzt. Und danach? Oberkellner rufe an. Wissen Sie noch, wann das war? Ich glaube, 12:30. Halb eins. Interessant. Und was hat er gesagt? Sofort kommen, in Double Happiness. Und was ist dann passiert? Ich hinfahre und putze. Wo haben Sie geputzt? Im Keller. Was hat der Oberkellner gesagt? Sehr günstig, sehr gut. Hm. Ja. Haben Sie in dem Raum ohne Möbel geputzt? Ja. Ja? Mhm. Raum leer, ja. Okay. Finden Sie es nicht komisch, dass Sie so spät sauber machen sollten? Nee. Viel spät. Oft. Mhm. Waren Sie irgendwann in der Küche? Nein. Okay. Wann haben Sie das Restaurant verlassen? Eine Stunde. 13:30. Haben Sie einen jungen Mann dort gesehen? Nee. War da vielleicht ein neuer Koch im Restaurant? Nee. Hm. Nur der Oberkellner. Okay. Danke. Dankeschön. Das war's fürs Erste. Und wenn das Mädchen hier die Wahrheit sagt, dann hat unser Oberkellner schon zweimal gelogen. War mindestens eine Stunde früher am Tatort und hatte reichlich Zeit, Spuren zu vernichten, bevor er die Polizei anrief. Aber warum im Keller? Warum nicht in der Küche? Ja, warum? Was macht der Chinesenermittler? Mir gefällt das gar nicht. Ich sagte ihm, wenn ich ein Bier trinke, dann muss ich zwei Bier trinken. 就把他灌醉掉。是啊，要进来。Ah, der Polizist, setz dich. Hallo. Machst du einen Whisky? Oh, ja, gerne, danke. Der teuerste, den es gibt. Sieht gut aus. Warst du mal in China? Nein, war ich noch nicht. Dann musst du mal hinfahren. China ist cool. Nicht wie Dänemark. Dänemark ist old school. Okay. Zeig sie ihm. Das da, das ist meine Villa. 400 Quadratmeter. Swimmingpool. Und das da, das ist meine Frau. Sehr hübsch. Ja. Die Frauen in Dänemark. Sie stinken nach Käse und wollen alles bestimmen. Haben du zu Xiang Nai Lao. Ich sehe, du ja, Jüding. Ich besorge dir eine Frau, okay? Ja. Ich habe mir überlegt, würdest du uns vielleicht etwas über deinen Vater erzählen? Der Polizei, meine ich. Was willst du wissen? Etwas über seine Geschäfte und die Angestellten. Klar. Vielen Dank. Morgen, 10 Uhr im SAS Hotel. Danke. Denk daran, deine Feinde sind auch meine Feinde. Und die Rocker? Ja? Haben die meinen Vater umgebracht? Das wissen wir noch nicht. Wir werden alle Informationen teilen, du und ich. Ich erzähle dir alles und wir klären den Fall gemeinsam auf. Mein Vater wurde abgehört. Wusstest du das? Ja, ich habe davon gehört. Die Aufnahmen würden uns helfen. Kannst du die besorgen? Dafür ist die Soko zuständig. Guck mal, ob du nicht eine Kopie besorgen kannst. Hm? Dann sehen wir uns morgen. Alles wird gut. Und pass auf, man kann nie vorsichtig genug sein. Tanja. Wo bist du gewesen, wenn ich fragen darf? Entschuldigung. Es tut mir leid, dass ich dich vorher nicht informiert habe. Aber ich habe fantastische Neuigkeiten. Ja, wir müssen reden. Der neue Drachenkopf heißt Dai Lo. Er will alles erzählen. Ich treffe ihn morgen im SAS Hotel. Setz dich. Er wird mit uns zusammen arbeiten. Jan. Er will mit uns kooperieren. Jan, du machst mir wirklich Sorgen. Das ist hier kein Spiel. Ja, Mama. Du bewegst dich auf sehr dünnem Eis. Ich muss dir nicht sagen, dass Biane total gereizt ist. Noch eine falsche Bewegung von dir und du fliegst. Aber es ist unsere Chance. Und da ist noch was. Setz dich und hör zu. Ich habe recherchiert. Die Personen, die du da treffen willst, ja, die haben mehrere Menschenleben auf dem Gewissen. Zum Beispiel Dai Lo, wie du ihn nennst. Hier, guck. Mhm. Das ist von der Hongkonger Polizei. Er steht unter Verdacht, 10 Morde begangen zu haben. Und sie können ihm nichts nachweisen. Das hier sind die anderen. Der war auf jeden Fall auch da. Die Triade ist nach Kopenhagen gekommen, Jan. Und du darfst dich auf keinen Fall mit denen einlassen. Hoffen wir einfach, dass die schnell wieder verschwinden. Aber das ist eine einmalige Möglichkeit. Ich kann jetzt nicht absagen. Doch, das kannst du. Wir überwachen sie. Wir hören sie ab, wenn wir können. Und wenn sie sich bewegen, schlagen wir zu. Vorher nicht. Das ist aber vollkommen sinnlos. Ich sag dir jetzt mal, was sinnlos ist. Sich mit der Mafia zu treffen, ohne seinen Chef vorher einzuweihen. Okay, es war ein Fehler. Ja, sag das Treffen ab. Und morgen früh kriegst du auf allen Vieren zu Biane und entschuldigst dich. Ich kann das nicht absagen. Das ist unhöflich. Unhöflich? Ja, mein Gott, auch Unhöflichkeit will gelernt sein. Haben wir uns verstanden? Ja. Okay. Gut. Und jetzt geh nach Hause. Du hast morgen viel vor. Guten Abend, Chinamann. Kleiner Abendspaziergang, wie? Was wollt ihr? Wir fahren dich nach Hause. Komm, steig ein. Danke, nein. Warum willst du nicht mit uns reden? Ich rede gerne mit euch, aber nicht um 3 Uhr nachts, okay? Komm, steig jetzt ein. Wir können morgen zu euch kommen. Dann reden wir, okay? Morgen. Morgen ist es vielleicht schon längst zu spät, Chinamann. Warum? Wir haben dir eine kleine Nachricht hinterlassen. Was für eine Nachricht? Oh. So einen kleinen Vorgeschmack. Vorgeschmack auf was? Ein Vorgeschmack auf was alles passiert, wenn man sich nicht entscheidet. Für hier zum Mitnehmen? Verdammt! Nein. Was ist passiert? Oh, Butsche da. Benzin im Briefkasten, mein Bon. Seid ihr okay? Wo ist Mama? Da, sie steht da drüben. Oh, Gott sei Dank. Es ist ihr ganzes Leben. Ich weiß. Die sagen, dass alles kaputt ist. Das stinkt. Ich will sauber machen, es ist nicht getan. Mama, leid. Genwo leid. China. Ja, das wird schon, Mama. Wir werden dir helfen. Und das ist ein klarer Versicherungsfall. Und ein Fall für die Polizei. Keine Versicherung, Yen. Keine Versicherung? Kennst du einen Chinesen, der eine Versicherung hat? Das ist ja vollkommen irrsinnig. Alles kaputt. Dann ist es ja wirklich. Ja. Wir müssen uns helfen lassen. Falscher Stolz bringt uns jetzt nicht weiter. Von wem? Dailo. Nein. Ja. Er ist unsere einzige Möglichkeit. Yen. Nishi Chungurin Kashi Jingcha. Mao. Bist du Chinese oder bist du Polizist? Es reicht, Min. Es reicht. Ich bin beides, verflucht nochmal. Ich kann ja wohl beides sein. SAS Hotel, guten Abend. Was kann ich für Sie tun? Hallo. Ich möchte Herrn Dailo aus Hongkong sprechen. Ich weiß die Zimmernummer leider nicht. Einen Moment bitte. Danke. Yes? Ja, hallo. Hier ist Yan Tang. Wir haben uns vorher getroffen. Ah, mein Freund. Was hast du auf dem Herzen? Ich muss leider... Ich wollte nur sagen, dass... Ja, was? Alles in Ordnung. Ich kann die Aufnahmen sehr wahrscheinlich besorgen. Das ist gut. Dann sehen wir uns morgen. Ja. Gute Nacht. Gute Nacht. Double Happiness von Daniel Wedel aus dem Dänischen von Ragnhild Sørensen mit Aaron Lee, Annika Baumann, Rudolf Krause, Maverick Quack, Sugi Kang, Jung Shin Kim, Christoph Bernhard, Katharina Hoffmann, Christoph Jungmann, Thomas Chemnitz, Kevin Chen, Tsuni Wen, Jia Qiping, Zi Wang, Wu Jun Yang, Sebastian Achilles, Tobias Kluckert, Tim Eberts, Roman Kohnle und Gulliver Schäfer-Sørensen. Musik und Soundeffekte Euwin Weingarde. Technische Realisation Jean Tschinkczak. Realisation Daniel Wedel und Raumstation Berlin. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2012. Dramaturgie Christina Hensel.